Wien 2, Tschernin-Gasse 6. Dieses Haus ist eines von denen, in denen die Nazis Wiener Juden und Jüdinnen in Sammelwohnungen zusammentrieben, bevor sie sie deportierten. 115 Menschen wurden von hier aus deportiert und dann ermordet, darunter die Eltern und die Frau des Psychiaters und Begründers der Logotherapie, Viktor Frankl. Viktor Frankl war der einzige seiner Familie, der die Konzentrationslager überlebte. Seine Erlebnisse verarbeitete er in dem Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen«. In dem Video auf dieser Seite erzählt er von einem einschneidenden Erlebnis im Haus Tschernin-Gasse 6. An dieser Stelle soll der Wiener jüdischen Seelenärztinnen und Seelenärzte gedacht werden. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten sich in Wien die berühmten psychologischen Schulen Sigmund Freuds, Psychoanalyse, und Alfred Adlers, Individualpsychologie. In den 30er Jahren entwickelte Viktor Frankl die Logotherapie. Viele der jüdischen Ärzte und Ärztinnen beschäftigten sich in der Folge mit der Bedeutung der Seele und dem großen Gewicht des sozialen Umfelds für die Entstehung und auch die Heilung von Krankheiten. Margarete Hilferding ist ein Beispiel für eine sozial engagierte Ärztin. Sie promovierte 1903 als eine der ersten Ärztinnen Österreichs. Sie war ab 1904 mit dem sozialistischen Ökonomen Rudolf Hilferding verheiratet und engagierte sich in der sozialdemokratischen Bewegung. Ab 1910 betrieb sie eine Praxis für Allgemeinmedizin im 10. Bezirk, dem Arbeiterbezirk Favoriten. In den 20er Jahren wurde sie Leiterin und ärztliche Mitarbeiterin der von Alfred Adler eingerichteten individualpsychologischen Beratungsstellen in Wien. Dort leitete sie auch Kurse, die sich mit Erziehungs- und Frauenfragen beschäftigten, und setzte sich für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ein und dafür, dass die Krankenkassen die Kosten für Empfängnisverhütung übernehmen sollten. Die austrofaschistische Regierung löste ihren Kassenvertrag auf, sodass sie nur mehr Privatpatienten behandeln konnte. Nach dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland konnte Margarete Hilferding nicht rechtzeitig emigrieren. Sie wurde am 23. September 1942 auf dem Transport nach Treblinka ermordet. Rosa Walk wurde als Kind einer jüdischen Familie am 30.04.1893 in Marmaroziget, damals Ungarn, heute Rumänien, geboren. Sie studierte Medizin in Frankfurt und Wien. 1934 eröffnete sie im 4. Bezirk eine psychoanalytische Praxis. 1938 musste Rosa Walk aus Wien fliehen und emigrierte nach Frankreich. Es ist unsicher, ob sie sich in Paris das Leben nahm, um der Verhaftung durch die Gestapo zu entgehen, oder ob sie verhaftet und nach Auschwitz gebracht wurde. Isidor Isaac Sadke wurde 1867 in Neusandes in Galizien geboren. Er studierte ab 1885 in Wien Medizin und interessierte sich bald für Sigmund Freuds Psychoanalyse. Speziell beschäftigte er sich mit Narzissmus, Homosexualität und Fetischismus. Von ihm stammt der Begriff Sadomasochismus. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 blieb Sadke in Wien. Er wurde im September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er am 21. Dezember 1942 starb. Alfred Bass wurde 1867 in Linz geboren. Er studierte Medizin in Wien und praktizierte als Arzt zunächst in Nordböhmen. In Wien war er Mitglied in Sigmund Freuds Mittwochgesellschaft. Im Ersten Weltkrieg diente er als Soldat. Nach dem Krieg arbeitete er gemeinsam mit Stadtrat Julius Tandler an verschiedenen sozialmedizinischen Projekten. Am 28.10.1941 wurde er nach Lodz, Litzmannstadt, deportiert und 1942 im Lager Chełmno ermordet.